Der Ralf hat einen weißen Schein mir übers Haar gestreut. Da glaubte ich schon ein Greis zu sein und hab mich sehr gefreut. Doch bald ist er hinweggetaut, hab wieder schwarze Haare, das mir's von meiner Jugend graut. Wie weit noch bis zur Waage? Vom Abendrot zum Morgenlicht ward mancher Kopf zum Kreise. Wer glaubt's? Und meiner ward es nicht auf dieser ganzen Reise.